Erzbezirk. Die Masse wütet, die Masse wütet. Erbitterter schreit um Gerechtigkeit. Die Masse wütet, die Masse wütet. Die große Rache vom kleinen Mann. Die Masse wütet, die Masse wütet.